Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh. Den liebt er gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. Da rief er seinen Schneider, der Schneider kam heran. Da misst dem Junker Kleider und miss ihm Hosen an. Er nun angetan, hatte Bänder auf dem Kleide, hat auch ein Kreuz daran und war sogleich Minister und hat einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auch große Herren. Und Frauen am Hofe, die waren sehr geplagt, die Königin und die Zofe, gestochen und genagt, und durften sie nicht knicken und weg sie jucken nicht. Wir knicken und ersticken, doch gleich wenn einer sticht. Wir knicken und ersticken, doch gleich. Ja, wir knicken und ersticken, doch gleich, gleich.